Dann würde ich sagen, sind Sie jetzt dran, mit Fragen, mit Kommentaren. Ja, bitte keine, aber es ist ja klar, ich spare mir jetzt die Ermahnung und sehe da dort und dort jeweils eine Stellungnahme. Das Mikrofon hinzubringen ist oder ist nicht nötig. Ist für die Aufnahme nicht, aber laut zu reden wäre schön. Ich habe eine Frage zur Rolle von Eretz Israel. Also dieses, die Definition oder was von Eretz Israel verstanden wird, hat sich ja im Zionismus unterschieden. Also je nach zionistischer Strömung und auch über die Jahrzehnte hinweg. Welche Gebiete fallen heute unter Eretz Israel, Ihrer Meinung nach? Also gerade in diesem, wie Sie es genannt haben, also die, das, der im nationalen Mythos von der Zeit, welche Gebiete sind das konkret? Und sehen Sie da ein Potenzial einer Veränderung, dass sich dieses Gebiet verändert im Mythos? Ja, das Land Eretz Israel, der Begriff Eretz Israel gilt als Eretz Israel für die Regierung. Und die Regierung definiert das wahrscheinlich als das Land, wo Israel die Kontrolle hat. Wenn wir 77 reden oder 76 reden, würde, das war im Übrigen ein Peres und Rabin in der 70er Jahre, die würden sagen, auch Sinai gehört dazu, denn Israel hatte in der langen Geschichte auch Bezug zu Sinai, Halbinsel Sinai. Und Israel hat das auch erobert im Sechstagekrieg. Das ist immer eine Frage, von welcher Zeit wir reden. Heute würde man sagen Gazastreifen, wir haben es doch zurückgebracht, zurückgegeben. Und die Siedler haben bislang sich damit nicht abgefunden, aber es ist mehr oder weniger weg. Man kann natürlich es wieder erobern, aber was macht man mit 2 Millionen Palästinensern? Das ist auch immer die Frage. Also kurzum, es ist nicht ganz klar, aber wenn wir konkret von heute reden, die Westbank würde die heutige Regierung, und ich würde sagen auch ein Peres, der Linkszionist ist, würde sagen, das gehört dazu. Die haben es auch früher gesagt, aber die Westbank, der ist im Herzen des Landes. Und die meisten würden auch sagen, so ein Linkszionist wie Peres würde sagen sofort, das ist Teil, und das tun die Linkszionisten tatsächlich, das ist Teil der Sicherheit. Wir können das Herz des Landes nicht aufgeben, alleine aus Sicherheitsgründen. Man braucht den anderen Mythos gar nicht dafür. Beide Lager helfen einander in diesem Fall, weil die Rechtszionisten würden sagen, Eretz Israel ist das Land des jüdischen Volkes, und die Nationalreligiösen erst recht würden sagen, darauf verzichten wir nicht. Und das heißt, beide Lager können kooperieren und haben Grund genug. Also das habe ich keine gute Nachrichten für diejenigen, die für die Zwei-Staaten-Lösung sind. Beide zionistische Lager sind d'accord, was das betrifft, dass man auf dieses Land nicht verzichtet. Und das ist die Realität. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, hast du erst und dann so, war es so rum? Ja. Andreas Schlüter, Soziologe. Ich muss einräumen, muss mich entschuldigen, zu spät gekommen zu sein, ich muss einräumen, Ihr Buch leider noch nicht gelesen zu haben, aber ich möchte Ihnen gerne 3 Thesen zur Begutachtung vornehmen. Erste These: Die hardcore-zionistische Beschwernis sozusagen besteht eigentlich darin, aus dieser Eurozentrik heraus, gerade in Kritik aus dem Westen gegenüber im Grunde genommen zu sagen, was soll das alles, die Amerikaner haben doch genug Zeit gehabt, um mit ihren Indianern fertig zu werden, und von den Aborigines in Australien redet keiner mehr. Ja, also die anderen Bleichgesichter sollen uns gefälligst in Ruhe lassen und unser Problem ist. Meine Frage ist also, ist das sozusagen eine legitime Verkürzung sozusagen der rechts- oder hardcore-zionistischen Position? Die zweite These ist, wir haben vorhin ohne Frage zu Recht gehört, wie unisono in den westlichen Medien, und man kann das also heute auch gerade in den deutschen Medien wieder angesichts des neuen Gaza-Massakers sehen, wie verschwunden eigentlich aus den Mainstream-Medien Kritik an Israel ist. Und meine zweite These wäre, das weitgehende Verschwinden aus den Medien der Kritik an Israel hat auch etwas mit der intellektuellen Stimmung zu tun, und zwar damit, dass nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Sozialismus, so wie er in Anführungsstrichen mit allen Mängeln da war, im Grunde genommen die Forderung an Linke eigentlich war, lasst endlich ab von der Israel-Kritik. Wenn ihr das macht, sozusagen, so wie Weiland im Grunde genommen die Anerkenntnis der irrigen Tatsache oder der irrigen Meinung, dass die Sonne sich um die Erde drehe, sozusagen die Wohlgefälligkeit gegenüber den herrschenden Verhältnissen zum Ausdruck brachte, ja, so ist eigentlich die Israel-Kritik aus dem linken Diskurs weitgehend verschwunden, quasi als letzter Kotau vor dem Sieg der herrschenden Verhältnisse. Und die dritte These muss ich jetzt kurz noch um etwas Geduld bitten. Bitte mir das dazu. Die dritte These, da der hardcore-zionistische Traum vom Transfer der Palästinenser, der natürlich der Albtraum der Palästinenser selbst ist, noch nicht ausgeträumt ist, die Kritik aber wächst, die Delegitimation im Westen, gerade eben auch durch Kritik namentlich jüdischer Intellektueller, durch Kritik auch im organisierten Rahmen, wie eben zum Beispiel die jüdische Stimme, da diese Kritik wächst und es immer schwerer wird, diesen Traum durchzuführen, braucht man einen großen Flächenbrand. Dazu hätte als Zünder dienen können der Angriff auf den Iran, da die USA Zurückhalter sind, offenbar vor Overstretching Sorge haben. Kann es sein, dass diese neuerliche Attacke auf Gaza weniger mit den bevorstehenden Wahlen zu tun hat, als mit dem Versuch, einen Flächenbrand, der einem erlauben würde, den Transfer als einzige Möglichkeit der Existenzsicherung für Israel der westlichen Öffentlichkeit gerade zu verkaufen, ist das im Grunde genommen die Zielsetzung. Danke für die Antwort. Eine geballte Ladung. Ja. Ja, und ich bin mir nicht sicher, dass ich Ihnen helfen kann, weil ich nicht weiß wirklich, ob Israel in diesen Krieg gezogen hat, weil es solche Pläne hat. Also im Militär gibt es solche Pläne. Ja, also es gab seit den 50er Jahren Pläne, wie wird denn man die anderen loswerden, wie erobert mehr Land und sichert es für das zionistische Projekt. Das ist ganz klar. Nur es ist eine Frage, wie man es umsetzt. Ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, ich kann es wirklich nicht beantworten. Aber interessant ist die zweite Frage über das Verschwinden der Linken hier, der Linken-Kritik. Und ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich die deutsche Gesellschaft nicht so gut kenne wie die israelische, aber das überrascht mich eigentlich, wie hier über den Konflikt gesprochen wird und der Mainstream-Media ist eine reine Enttäuschung. Und ich weiß nicht, woher das kommt, und ich weiß nicht, was man dagegen unternehmen kann. Also wir sind überhaupt froh, dass so viele Leute hier erschienen sind für so ein relativ kritisches Buch. Aber ich kann es nicht beantworten. Also ich hoffe, dass die Leser, also das Volk, das deutsche Volk, auch irgendwas dagegen tut und gegen die Regierung und vielleicht auch in gewissem Maße gegen diese Art der Berichterstattung was fordert. Aber das ist für mich auch eine reine Enttäuschung. Aber vielleicht gibt es andere, die das besser beantworten können. Frank? Sie sind die dritte, meine Hauptfrage ist eigentlich schon beantwortet. Das war die Frage von des ersten Teilnehmers, nämlich nach Eretz Israel, nach dem Mythos. Ich wüsste nämlich jetzt trotzdem noch gern, ob es irgendwo ein Maximum gibt. Gibt es irgendwo eine Grenze? In den 20er Jahren hat in zionistischen Zirkeln eine Karte kursiert, auf der Eretz Israel vom Nil bis zum Euphrat und sogar an einigen Stellen darüber hinaus eingemalt war. Gibt es heute noch Kreise, die so etwas befördern? Und dann möchte ich ganz schnell bei Numa Stier noch etwas sagen. Politisch fordern. Politisch, ja. Noch etwas sagen zu dem Beitrag eben. Auch ich bin entsetzt und glaube ich ganz viele von uns über das Verhalten der Medien. Aber man muss die wenigen Lichtblicke, die es da gibt, auch nennen. Und der Beitrag von Bettina Marx gestern im Deutschlandfunk, der Kommentar, war ganz große Klasse. Und ich kann allen nur empfehlen, es nachzuhören. Bettina Marx, vielen Dank. Eine richtige, überzeugende Antwort habe ich nicht auf die Frage, wer das unterstützt, dass es andere Karte da gefordert wird. Also es gibt in dem rechten Lager Stimmen, die meinen, ja auch Ost, also der Ostteil, also es gibt West und es gibt den Ostjordanien sozusagen, diese Teile, aber sie werden nicht ernst genommen. Und man hat jetzt Probleme, den Westteil aufrechtzuerhalten, die Westbank. Deswegen ist es nicht relevant jetzt. Also man hat jetzt andere Probleme, aber man weiß nicht, ob in der Zukunft solche Wünsche auch in die Tat gesetzt werden. Entschuldigung, ich war jetzt noch in diesem Modell, okay. Immer drei Fragen. Das ist schon okay. Aber jetzt. Ich will erstmal sagen, also wegen dem Begriff Krieg habe ich Probleme. Ich denke, Israel möchte das als Krieg sehen, aber das ist ein mörderischer Angriff. Und ich denke, wenn man von Krieg redet, spricht man von einer militarisierten Armee, also von einem Feind, der Armee hat. Und deswegen denke ich, sollten wir nicht vom Krieg sprechen, aber von einem mörderischen Angriff. Ja. Und das ist eine Sache. Zweitens ist diese ganze Geschichte, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich finde diese Entpolitisierung des Konflikts einen sehr schönen Begriff, was Sie hier benutzen, oder was du benutzt. Und ich denke, das ist aber, muss man auch mit dem Begriff Traumatisierung, also dass der Politik Israel, alle Regierungen durchweg, ja, benutzen diese Entpolitisierung und Traumatisierung als Mittel praktisch, tatsächlich diesen Konflikt zu entpolitisieren und weiterhin so beizubehalten. Und ich frage mich, wie es auch zusammenhängt mit dem Zuwachs an Prozent von Israelis, jungen Israelis, die Armeedienstverweigerer sind. Ja? Also wie ist das zu verstehen, dass obwohl Kriege in Israel, Kriege benutze ich auch, aber obwohl es solche Situationen in Israel Angriffe gibt, sehr viele und immer wachsende Zahl von jungen Israelis weigern sich, Armeedienst zu machen. Ja, also die Weigerungszahlen sind nicht so hoch. Also die meisten machen mit, leider. Aber es gibt zum Glück auch Lichtblicke, auch in der israelischen Gesellschaft. Und die, wie heißen sie, Breaking the Silence, diese Gruppe, die das einiges dokumentiert hat. Und die Taten oder ihre Taten, Soldaten, die in den besetzten Gebieten dienen müssen und sich direkt mit der palästinensischen Bevölkerung auseinandersetzen müssen an den verschiedenen Checkpoints. Sie haben zum Beispiel diese problematischen Verhältnisse dokumentiert und der Welt gezeigt, aber die werden, wie du weißt, auch in Israel nicht gern gesehen. Also das sind die fallen alle unter diese verräterischen Gruppen, die Nestbeschmutzer, solche Begriffe benutzt man auch in Israel. Es ist natürlich, vor allem in Kriegszeit, also in Kriegszeiten. Ja, also ich habe kein Problem mit dem Begriff Krieg. Es ist schlimm genug, weil es alle paar Jahre ausbricht und das wissen wir, wie das aussieht. Die Medien zeigen das trotzdem. Wie bitte? Es bricht nicht aus, sondern es wird unterstützt und vorbereitet, dass es zur Auseinandersetzung kommt. Ja, Genau, aber die Auseinandersetzung, also die kriegerische Auseinandersetzung haben diese tiefe Gründe in der Geschichte und in dieser Ordnung, die das immer wieder notwendig macht. Ja, also das ist, es gibt einen Kampf seit 6 Jahrzehnten zwischen 2 Völkern um dieses Land. Und das erklärt auch, weshalb die Kriege immer wieder ausbrechen. Natürlich gibt es immer Anlässe für den Krieg, aber das machen die Entscheidungsträger. Ob das wegen einer Wahlkampagne oder wegen, was weiß ich, wegen einem Zwischenfall. Es gibt Zwischenfälle, die nicht dahin führen, dass es ein Krieg ausbricht. Es gibt immer die Frage, wer gerade dabei ist und wie er von dem Militär beraten wird. Also die Politiker werden natürlich von den Sicherheitskräften beraten, was zu tun wäre. Und es kommt meistens von dem Militär, dass die Politiker davon überzeugen, dass wir jetzt loslegen müssen. Wie bitte? Die Militär... I'm Israeli, and most of what I managed to understand, I quite agree with, but. My question is this, I think that the Zionist left in Israel, who consider themselves left, actually do ask themselves this question, is democracy and democratic and Zionistic country, can these two together exist? And I think that it is a discussion that is happening in Israel, in the so-called central left, whatever that means. But I think that the reason why it's sort of crashing in front of their eyes and why they're realizing that they can't just neglect the idea that it's a Yiddish and a democratic country is because what actually can we foresee? So I understand that your book doesn't offer solutions, but nevertheless, what can we actually foresee if it's not, if we really decide that it can be a democratic country, that means that in so many years there could be a majority of non-Jewish people, yeah? Which means potentially leading to a non-Jewish Arab or whatever prime minister who does not necessarily represent the needs of the Jewish people. And this is where, of course, the traumas of the past also come into place. And of course, I would never say that this means that that there will be a second Holocaust or that the Jewish people cannot exist if there is, let's say, a prime minister who is Arab. But I think very few people in Israel can actually imagine. And anyway, so that's my question. Ja. I agree. Brauchen wir Übersetzung dort übersetzt werden nochmal? I'll try. Also Dama hat gesagt, dass er aus Israel ist und sich selbst eben als Linke sieht und dass eben diese Frage, die angesprochen wurde, das Verhältnis von Zionismus und demokratischem Staat eben auch in linken Kreisen oder links-zionistischen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, oder in links, also in der Zentrumslinken sozusagen, Mainstream-Linken diskutiert wird und dass ein Grund aber, warum da Bedenken sind sozusagen, man kann natürlich nicht die Zukunft voraussehen über so viele Jahre hinweg, aber es könne eben sein, dass in Zukunft eine Mehrheit von nicht-jüdischen Menschen dort ist und zum Beispiel auch ein arabischer Premierminister und das könne sie sich durchaus vorstellen, oder das ist nicht so schlimm. Ja, aber eben die Mehrheit der israelischen Bevölkerung würde das doch nicht wollen. Und da kämen dann eben die Probleme der Vergangenheit hoch, die Traumata der Vergangenheit. Also sie würde auf keinen Fall meinen, dass das, wenn ein arabischer Premierminister da wäre, einen zweiten Holocaust bedeuten würde. Aber es könnten sich eben wenig Menschen vorstellen, dass sowas möglich wäre. Und wie gesagt, dann kann ich. Ja, aber sie werden sich damit auseinandersetzen müssen, weil die Problematik, das ist genau, was Sie da beschreiben, ist genau die Problematik der sogenannten Linken in Israel. Sie sie gehen davon aus, dass diese Ordnung, die sie bislang gekannt haben, wo sie das Land beherrschen könnten, nach ihren Vorstellungen im Sinne eines jüdischen und demokratischen Staates, es ist nicht mehr zu halten mehr. Und das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma der... Die Rechtszionisten würden sagen, oder die religiösen Zionisten würden sagen, wir kämpfen so, wie wir es können und wir werden es aufrechterhalten. Sie verdrängen die Problematik. Ich würde sagen, die Linkszionisten, die neigen dazu, doch das als Problem zu verstehen und sie haben Angst. Sie haben Angst, weil sie daran glauben, dass nur die zionistische Lösung die Judenfrage löst. Also der Zionismus ist die Antwort auf die Problematik, die man von Europa kannte, als Judenfrage. Ja? Und wenn man den Zionismus als alternativlos begreift, dann hat man ein Problem, wenn der Zionismus im Begriff ist zu scheitern. Ja, das meine ich. Because I'm actually really agree with all your opinions, but I have to say I think this is the core of the conflict. The core, yeah. Because this is where exactly, you know, this it's like a ticking bomb. One is actually Jewish identity, and it's one thing that we say, okay, Jewish identity is obviously maybe a religious one, and nevertheless, so many Israelis convince themselves that it's a national identity, and of course this is a big problem. But you know, nevertheless, I mean, can we really imagine an Arab prime minister in the land Israel, even if we want to really see it as a democratic country? Mm-hmm. Can we really imagine that? I mean, how would that be? Mm-hmm. Yeah. Also die Dame sagt, das ist genau der Kern, das Kern des Problems und das ist eigentlich also eben tendieren ja die meisten Israelis dazu, das Ganze als nationalen Konflikt zu sehen. Und ob man sich das wirklich vorstellen kann, würde nur ergänzen, es gab ja schon mal eine Möglichkeit, sich das vorzustellen, weil Azmi Bishara, der ehemalige Ballard-Vorsitzende, ja eben bei der Wahl... Nein, das hat sie nicht gesagt. Ich wollte es nur erkennen, wenn ich das darf. Nee, aber das mache ich jetzt nicht. Aber es gab jemanden, der kandidiert hat, 1999, ein palästinensischer Politiker in Israel, und auch ausdrücklich gesagt hat, ich kandidiere auch als arabischer Kandidat zum Premierminister. Das haben sie nicht gesagt. Nein, und was ist mit ihm passiert? Ja, das muss man weiter. Ja, genau, das muss man dann weiter verfolgen. Gut, das heißt mehr oder weniger, also Sie haben vollkommen recht, das ist das Problem, das ist das Dilemma. Und ich würde sagen, das ist der Grund, weshalb diese Ordnung, von der ich rede, noch immer aufrechterhält. Also deswegen Bestand hat, weshalb es auch innenpolitisch Bestand hat. Nicht, dass es auf Dauer weitergehen kann, ja, also, aber zurzeit, unter den jetzigen Umständen, gerade deswegen hat es Bestand. Entschuldigen Sie, dass wir den Dialog noch so hin und her geführt haben, da mussten Sie warten. Ich habe eine etwas simple Frage jetzt nach all dem. Sie haben eingangs gesagt, also das Land Israel ist ein Gründungsmythos und die Friedensideologie. Und dieser Begriff Friedensideologie ist mir nicht klar. Haben alle akustisch verstanden? Ja. Also die Dame sagt, der Begriff Friedensideologie ist ihr nicht klar. Das war eigentlich das. Ja, also Friedensideologie besagt in diesem Zusammenhang, dass jetzt die Linkszionisten, ich beziehe das auf die Linkszionisten, dass sie glauben, dass Israel, wie es steht, Frieden haben will, nach Frieden sehnt und Frieden auch machen kann, konnte. Ja? Und der Frieden wird nicht umgesetzt, weil der andere Partner nicht in der Lage ist, Frieden zu machen. Also man glaubt von dem eigenen Kompetenz und Kapazität, Frieden zu machen. Es kommt aber nicht zustande, weil der andere Seite, ja, also die andere Seite nicht in der Lage. Das ist der Glaube. Ja, ich rede von einem Mythos hier. Das, Und das hilft den Israelis, ihre Ordnung aufrechtzuerhalten, weil das Problem liege nicht an ihren Ordnung, an ihrem System, sondern außerhalb. Und da konnte man eine Ordnung, die eigentlich auf Gewalt basiert, was man wiederum als unerlässlich begreift, aufrechterhalten. Ja? Ja. Entschuldigen Sie, das habe ich nicht gesehen. Wie würde Sie den systematischen Beschuss durch die Hamas qualifizieren? Also, nochmal? Durch die Hamas. Den Beschuss? Die Beschüsse dauern, ja. Hamas beschützt nichts. Hamas? Ja, jetzt nicht werden Sie da noch stellen. Nee, ich verstehe die Frage. Nee, genau, akustisch nicht. Also, wie würden Sie den systematischen Beschuss durch Hamas. Durch Hamas. Frage, wie ich das bewerten, ja. Ob es gut oder schlecht, also nein, ich verstehe nicht die Frage. Was ist das? Also Israel reagiert auf diese. Lass Sie jetzt mal. Nee, also ich kann es nicht, also ob die Hamas Anrecht darauf hat, zurückzuschießen. Oder wie? Nein. Die Dame stellt die These auf, wenn es nicht. Ich meine, es ist nur. Nein, wir wissen, dass Hamas systematisch das Gebiet von Israel unter Beschuss nimmt. Da fliegen Raketen, manchmal also wird niemand verletzt, aber jetzt gibt es Toten und. Es gibt stärkere Raketen schon, die nach Tel Aviv fliegen. Auch auf der anderen Seite. Ja, das ist ein Krieg. Das bedeutet ein Krieg. Sorry, dass ich das Begriff benutze. Also das ist ein Krieg zwischen zwei Parteien. Es ist jetzt unwichtig, wer begonnen hat. Es geht darum zu sagen... Also Dauerkrieg. Dauerkrieg, genau. Das ist ein Dauerkonflikt. Ja, gut, aber... Das immer wieder in, anzettelt durch verschiedene Ereignisse, Zwischenfällen. Die Nebengespräche vielleicht ein bisschen reduzieren. Dann okay, und dann kann man es erklären, dass die andere Seite, die Hamas, auch wenn sie weniger, dass ein Militär nicht wirklich hat wie die Israelis, auch einen gewissen Schaden auf der anderen Seite anrichten kann. Und die Raketen, die auf Tel Aviv gefallen sind oder überhaupt außerhalb dieser 40-Kilometer-Zone, haben die Israelis dermaßen erschreckt, weil sie diese paar Kilometer in der Nähe von Gaza, das gilt als eine Zone, das gemacht, beschossen wird, regelmäßig beschossen wird. Aber das, was darüber hinaus, das ist für die Israelis relativ neu. Und damit müssen sie klarkommen, dass sie auch verletzlich sind. Ja, also dass diese Kriege, die immer wieder ausbrechen, irgendwann auch im Zentrum ankommen. Und das ist für sie relativ neu. Sie erinnern sich 2006, als Libanon-Krieg, als sich Hisbollah Haifa erreicht hat, das war auch eine neue Dimension für Israel. Das war für sie was Neues, als das, was sie kennen, dass die Gebiete, die nah an der Grenze sind, wenn sie beschossen werden, das ist mehr oder weniger etwas, das man kennt und damit quasi auch kalkuliert. Aber die Städte, die Hauptstädte, Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, ist eine neue Dimension. Und deswegen weiß man nicht, wie das weitergeht, also beziehungsweise wie Israel darauf reagiert. Das ist ganz, ganz schwacher Punkt der Israelis, wenn man da ankommt. Habe ich bei Ihnen, der junge Herr, hinten eine Wortmeldung gesehen oder habe ich das nur... Nee, ich wollte es jetzt nicht. Sie müssen nicht, aber ich hatte den Eindruck, Sie hätten sich gemeldet. Ja. Ja, okay. Ich würde sagen, dass auch diese Hamas-Raketen sind nicht Angriff, sondern sind auch eine Reaktion auf die Unterdrückung, die Palästinenser täglich in der Gazastreifen darunter leiden, wo sie keinen Strom bekommen, kein Gas bekommen, kein Essen bekommen, da müssen sie auch reagieren. Ich meine, ich finde das nicht gut, aber man kann es verstehen, als eine menschliche Reaktion, dass man unter diesen Bedingungen nicht leben kann. Und dass dadurch natürlich auch Extremismus entstehen kann, wenn man keine Ausbildung auch hat. Ja, aber ist das überall akustisch verstanden, Jörg? Ja, ja, ja. Darf ich nochmal? würde die Dame, die im Hamas-Spiel gemacht hat, allerdings gerne daran erinnern, dass die Hamas damals durchaus unter der Förderung Israels entstanden ist, als Saft im Getriebe gegen die säkulare Befreiungsbewegung der PLO. Ja, also das ist nicht so, dass das nun ganz von selbst gestartet ist, sondern der Israel hat die Entstehung der Hamas durchaus gefördert und gepflegt. Und dann möchte ich daran erinnern, dass ein wichtiger Schub sozusagen für die Reaktion oder für die Dinge aus Gaza heraus die Ermordung eines Hamas-Führers war, der gerade sich in Verhandlungen befand mit Kreisen aus Israel. Und das war natürlich ein ganz besonderes Signal und Zeichen, sozusagen, das ist leider immer so, wenn Friedenszeichen und Signale aus der Umgebung kommen, sei es aus von Seiten der Palästinenser oder der Arabischen Welt, da kann man fast sicher sein, dass Israel den Grund für einen neuen Krieg oder Angriff oder Massaker oder was immer es sei. Ja. Ich muss kurz kommentieren, beziehungsweise Sie haben vorher gefragt, was das Ziel Israels sei mit diesem Krieg. Das ist ja die Frage, die interessanteste Frage. Und ich darf vielleicht als Lichtblick aus der Süddeutsche, heute Morgen habe ich das gelesen und habe gedacht, okay, es gibt doch Hoffnung, dass man auch in Deutschland das auch einigermaßen klarstellt. Und Peter Mönch von Süddeutsche hat heute geschrieben, das darf ich zitieren, Israel arbeitet mit tödlicher Präzision eine lange Zielliste ab. Waffenlager, Regierungsgebäude, Polizeistationen. Am Ende soll die Hamas so geschwächt sein, dass sie wieder für ein paar Jahre eher mit dem Wiederaufbau als mit Angriffen beschäftigt ist. Das heißt, für unsere Thesen hier, wenn das richtig ist, dass für Israel ist es wichtig, den Feind, also der Hamas in diesem Fall, oder die Palästinenser, immer wieder so zu schwächen, dass sie nicht in der Lage sind, nicht nur Israel wieder noch zu beschießen, sondern auch selbst ihren Staat aufzubauen. Und das ist ja das Tragische an dem Ganzen, dass es keine Chance hat. Ja? Unabhängig davon jetzt, was die Ziele Hamas, Israel zu zerstören oder nicht. Ich habe am Anfang ganz klar gestellt, ich befasse mich nicht mit den Zielen den anderen, der Palästinenser, der Iraner und so weiter und so fort. Mich interessiert die israelische Ziele. Und es leuchtet mir ein, dass für Israel ein Ziel ist, einen palästinensischen Staat nicht entstehen zu lassen, aus verschiedenen Gründen. Und wenn der Krieg oder wie auch immer wir das nennen hier, das dazu führt, macht man es auch und bekommt auch innenpolitisch die Unterstützung, trotz der Verluste, trotz der Trauma, die damit verbunden ist. Bettina. Es gibt ja die These, dass Israel in einem Teufelskreis von Traumata gefangen ist und deswegen aus diesem Kriegszwang nicht herauskommt. Ja? Was hältst du von der These, dass man deswegen Israel nicht kritisieren soll oder wenn dann nur sehr milde oder hinter vorgehaltener Hand, damit man Israel nicht in diesem Trauma noch mehr verstärkt und nochmal betont, ja, es stimmt, die ganze Welt ist gegen euch, ihr seid wirklich auf verlorenen Posten und wenn ihr euch nicht entsprechend zur Wehr setzt, dann werdet ihr bald von der Landkarte verdient. Ja. Aber das sind zwei verschiedene Fragen. Das stimmt auch, dass Israel in der, wie du das beschreibst, in den Traumata steckt und immer wieder in den Krieg zieht, um das irgendwie zu kompensieren oder was auch immer wir jetzt davon halten. Und auf der anderen Seite, was macht man mit einem traumatisierten Volk? Was die Deutschen machen, das ist eine interessante Frage. Ich finde es eigentlich noch interessanter als das, wie die Israelis dazu stehen. Also ich glaube, wie ich das beobachtet habe in der letzten Zeit, abgesehen von dir, Bettina Marx hat es gerade jetzt die Frage gestellt, damit es klar ist, Ich glaube, die Deutschen haben Angst vor dem Thema Nahostkonflikt. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich das beobachte, wie man damit sich auseinandersetzt oder wie das in der Berichterstattung zugeht. Also ich glaube, dass sie diese Angst haben und wenn die Kamera aus wäre, dann hätte ich meine These gesagt, aber ich darf es nicht so. Also ich glaube schon, dass die Deutschen ein echtes Problem haben mit Israel und ihre Probleme nicht verarbeitet haben mit ihren eigenen Traumata als Täter in der Vergangenheit. Und das hängt ganz eng damit zusammen mit der Frage, wie man heute mit der Problematik, denn der Jude wurde jetzt zu einer aggressiven Macht, der auch gefährlich sein kann. Und es gibt viele, die meinen, es könnte daher eine Erweiterung des Krieges, also das könnte eine Eskalation sein, wo man nicht weiß, wohin das führt. Und die Deutschen und die Juden haben schon ein problematisches Verhältnis. Und das hängt ganz klar miteinander zusammen. Das Sinesa müssen das immer ausmachen. Ja, also das Sinesa, sie haben ein echtes Problem in dieser Zusammenarbeit. Die haben wirklich so gut wie keine Chance aus der Sache. Weil sie sind als, ich glaube, Sie haben es erwähnt, als Leidtragende, erst also der unmittelbar Leidtragende des Zionismus. Und vielleicht jetzt, in den letzten Jahr oder zwei Jahren mit dem arabischen Frühling, haben Sie noch irgendeine Chance, von der arabischen Welt Unterstützung zu bekommen. Aber von Deutschland aus sieht das schlecht aus. Soweit ich das seit Jahren verfolge, ist es weniger die Angst hier in Deutschland vor dem Nahostkonflikt, sondern wohl viel mehr, das dürfte ein großer Komplex sein, entschuldigen Sie, wenn ich es salopp sage, viel mehr die Angst, sogar die panische Angst vor dem Verdikt der Graumanns in unserem Land und ähnlicher Leute. Die Furcht davor, antisemitisch beschimpft zu werden, und so fort, ja auch, wenn wir uns angucken, was für eine Propagandamaschinerie jedes Mal in Bewegung gesetzt wird, die also das bewirkt, völlig gleichgültig, ob rechts oder links oder wie immer man das nennen will, sobald jemand den Mund aufmacht in kritischer Hinsicht oder so, wird zugeschlagen. Und das ist etwas, was bei uns bis in die höchsten Regierungskreise geht und man richtet sich, finde ich, und dafür schäme ich mich hier in Deutschland, man richtet sich derartig bequem ein, es ist nichts einfacher, als allen Konflikten aus dem Weg zu gehen, um mit den Partnern, mit denen man auch gemeinsame Interessen, nicht nur wirtschaftliche, nicht nur militärische, sondern auch einige andere noch hat, mit denen also konform zu gehen und zu sagen, alles andere, wie das jetzt heute geschieht, ob das Außenminister Westerwelle oder Bundeskanzlerin ist, alles andere zu verteufeln und zu dämonisieren. Und das finde ich furchtbar. Ja. Und trotzdem darf man nicht aufgeben. Trotzdem sollte man sich zu Wort halten. War das ein Schlusswort? Ja, das ist jetzt. Ja, bitte schön. Sie sagen, dass Sie sich nur mit der Sicht Israels auseinandersetzen. Aber setzt man sich mit der Sicht Israels auseinander, kommt man automatisch auf internationale Sichtweisen bzw. internationale Interessen. Meines Wissens nach war Chaim Weizmann jemand, der sehr viel Geld investiert hat in die ersten Dörfer oder Ansiedlungen in Israel. Hinter Chaim Weizmann. Palästina. Dahinter stecken wiederum sehr viele Interessen seitens des großen Finanzwesens, seitens der Banken etc. Wie sprechen Sie das denn an? Letztendlich geht es um fast gar nichts anderes als geostrategische Interessen, Finanzwesensinteressen. In welchem Kapitel gehen Sie darauf ein? Ich habe die Finanzfrage überhaupt nicht thematisiert. Das war kein Thema. Woher kommt das Geld? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aber ich habe es nicht thematisiert und ich kann es nicht auf Anhieb jetzt beantworten. Es gibt viele Spenden, was ich jetzt so sagen kann, es gibt die verschiedenen Gemeinden, die auf Dauer Israel unterstützen. Und natürlich wissen wir, dass Deutschland und die USA Israel mit Geld beschenken, einmal im Jahr. Die Summen habe ich nicht parat, aber ja, also ohne die Hilfe, die finanzielle Hilfe im Ausland, hätte das Projekt kaum eine Chance. Aber offensichtlich haben sie die Finanzierung bekommen und sie haben es auf die Beine gestellt. Aber diese Frage habe ich nicht eingehend behandelt. Ja, genau, wir haben zwei. So, können Sie ein kleines bisschen. Wenn jetzt keine Frage mehr ist, dann würde ich mich ganz herzlich zunächst einmal bei Tamar bedanken und bei Ihnen allen, die so aufmerksam, ich habe es ja gesehen, zugehört haben und aber eben auch sich lebhaft beteiligt haben. Meine Anregung ist nochmal, meine Idee, dieses Buch, über das Sie jetzt sehr viel gehört haben, das Ihnen hoffentlich jetzt noch interessanter ist, als es vorher schon war, denn Sie sind ja gekommen und viele, das liegt dort vorne eben auch. Machen Sie davon der Gelegenheit Gebrauch, das sich einzuverleiben. Es wird auf jeden Fall ein Gewinn sein. Und gleich sprechen wir auch noch über eine Gelegenheit, wo man wieder weiter noch diskutieren kann, auch darüber, was getan werden kann. Ja, die nächste Gelegenheit wird am kommenden Freitag sein, Freitag 23. Es gibt eine Kundgebung, das muss ich jetzt vorlesen, der Palästinensischen Nationalen Arbeitskommission in Berlin. Eine Kundgebung und eine Demonstration, die an der Gedächtniskirche, also am Breitscheidsplatz, ab 17 Uhr beginnt und sich dann in Richtung Adenauerplatz auf dem Kurfürstendamm fortbewegen wird. Freitag, 23. November, 17 Uhr, Breitscheidplatz. Bitte? Ich habe gesagt, habe ich vergessen? Es wird jetzt in der Joachimsthaler Straße die Kurfürstendamm. Okay. Es ist eine Solidaritätskundgebung, eine Solidaritätsgeschichte für die Bevölkerung in Gaza. Dann gibt es darüber hinaus, weil wir jetzt hier alle so ein bisschen hoffnungslos waren und dachten, wir könnten alle gar nichts machen. Wir können vielleicht nicht so viel machen wie die Bundeskanzlerin, die Solidarität mit Israel zur Staatsversorgung erzählt. Das möchten wir nicht so gerne. Wir möchten nicht so gerne zurück in den Feudalismus. Wir finden es in dieser Zeit nach der Aufklärung doch wesentlich angenehmer und möchten deswegen darauf hinweisen auf eine Veranstaltung, die am 10. Dezember stattfinden wird. 10. Dezember, Montag, 10. Dezember, das ist der internationale Tag der Menschenrechte. Und da wird es eine Veranstaltung geben, die den Titel hat, die Macht der Kultur und die Kultur der Macht. Und das ist eine Veranstaltung zum kulturellen Boykott staatlich subventionierter israelischer Institutionen. Es werden zwei Frauenaufträge dabei sein. Die eine ist Rafif Ziada. Rafif Ziada ist Mitglied im Palästinien BDS National Committee und Ina Michaeli, die von der Coalition of Women for Peace, Who Profits from the Occupation, werden da sein und in einem Gespräch sozusagen Möglichkeiten aufzeichnen, die wir als ganz normale Menschen außerhalb politischer, was man da alles so sein kann, mit Maßnahmen, die wir ergreifen können, um sozusagen der Situation etwas abzugewinnen oder die Situation in eine etwas positivere Richtung zu bringen. Ich kann dazu noch sagen, dass diese Kampagne, die BDS-Kampagne, eine palästinensische Initiative ist, von der palästinensischen Zivilgesellschaft initiiert, 2005. Und inzwischen ist es eine weltweite Kampagne, von deren Erfolgen man durchaus sprechen darf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen sehr schönen Abend. Hoffe, dass Sie gut nach Hause kommen und ja. Darf ich mal kurz was, ganz kurz was? Kurz. Das ging auch nochmal so in Richtung Applaus. Ich habe festgestellt, ich habe gerade Tamar gedankt, aber das war nur so in so einem Satz. Also ich fand diese Darstellung, wie Sie das gemacht haben, ganz super. Ich fand das ganz wunderbar, wie Sie in so einen eigenen individuellen Weg dort gegangen sind. Und das wollte ich nur noch mal loswerden. Das war nicht nur informativ, sondern hoch engagiert. Und das hat mir sehr gut auch gefallen. Thank you.